Abschnitt 25 aus Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Der Sommertag entglühte schon in der ersten Morgenfrühe, ohne jeden Windhauch, ohne Dämmerkühle. Es schien, als käme die Sonne heute eiliger als sonst. Schnell stieg sie herauf, brach mit blendenden Flammen aus wie ein ungeheuer Brand, der Tau auf den Wiesen und Sträuchern verdampfte im Nu. Die Erde wurde ganz trocken und ihre Schollen zerbröckelten. Im Walde wurde es frühzeitig still. Nur den Specht hörte man hier und da auflachen und nur die Tauben gurrten in unermüdlicher, inbrünstiger Sättlichkeit. Bambi stand auf einer verbogenen kleinen Blüse, die im tiefen Dickicht ein wenig freien Raum bot. Ihm zu Hälften tanzte und sang ein Mückenschwarm in der Sonne. Aus den Blättern des Hasselbuches neben Bambi sorte es leise, kam näher und ein großer Maikäfer flog langsam herbei, flog mitten durch den Mückenschwarm höher und höher, dem Baumwipfel zu, in dem er bis zum Abend schlafen wollte. Seine Flügeldecken stachen spitz und zierlich von ihm ab, seine Flügel brausten vor Kraft. Der Mückenschwarm teilte sich, während der Maikäfer seine Bahn dahinzog und schloss sich hinter ihm wieder zusammen. Sein dunkler, brauner Leib umspannen von dem zitternden Glasschimmer der brausenden Flügel leuchtete einmal noch in der Sonne auf. Ehe er entschwand, habt ihr ihn gesehen, fragten die Mücken untereinander. Das ist der Alte, sangen die einen, und die anderen sangen, alle von seiner Sippe sind schon tot, aber er lebt noch, er allein. Ein paar ganz kleine Mücken fragten, wie lange mag er wohl leben? Die übrigen sangen zur Antwort, das wissen wir nicht. Seine Sippe lebt überhaupt lange. Beinahe ewig leben sie. Sie sehen 30 Mal die Sonne, 40 Mal, wir wissen es nicht. Auch unser Leben ist lange. Aber wir sehen den Tag nur einmal oder zweimal. Und der Alte, fragten die ganz Kleinen wieder. Der hat alle die Seinigen überlebt. Uralt ist er, uralt. Er hat mehr gesehen und mehr erfahren in der Welt, als sich begreifen lässt. Bambi ging weiter. Mückenlied, dachte er, Mückenlied. Ein zartes, ängstliches Rufen drang zu ihm. Er lauschte, ging näher, ganz leise, immer durch das dichteste Gebüsch, immer lautlos. Wie es seit langem seine Art war. Wiederum rief es dringende, bittende Stimmen von seiner eigenen Art. Mutter, Mutter. Bambi schlüpfte durch die Büsche, folgte dem Rufen. Dort standen zwei Junge beisammen in roten Röckchen, Bruder und Schwester, allein gelassen und versagt. Mutter, Mutter. Noch ehe sie recht wussten, was geschah, stand Bambi vor ihnen. Sprachlos starrten sie ihn an. Eure Mutter hat jetzt keine Zeit, sagte Bambi streng. Er blickte dem Kleinen in die Augen. Kannst du nicht allein sein? Der Kleine und seine Schwester blieben stumm. Bambi wandte sich ab, schlüpfte in den nächsten Busch und verschwand noch, ehe sich die beiden besinnen konnten. Er ging weiter, der Junge gefällte mir. dachte er, vielleicht treffe ich ihn wieder, wenn er größer ist. Er ging weiter. Die Kleine, dachte er, auch die Kleine ist nett. So hat Feline ausgesehen, als sie noch ein Kind war. Er ging weiter und verschwand im Walde. Ende von Abschnitt 25, gelesen von Frank Shelley. Vereinigte Staaten, 19. Februar 2024. Ende von Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten.